träumen schon so lange, endlich diesen Schritt zu gehen. Alles hinzuschmeißen und irgendwo von vorn beginnen. Wir hatten so viele Chancen, doch es war nie die richtige Zeit. Träume verblassen, wenn man nicht mehr nach ihnen greift. Denn wer dem Glück nur nachschaut, der läuft irgendwann dran vorbei. Ich will dich jetzt, ich will dich hier. Ich will nicht mehr warten und warten, nur warten. Ich will dich jetzt und ich will's mit dir. Ey, was soll denn schon passieren? Sag, bist du mit dabei? Gib mir ein Zeichen und ich weiß, alles steht für uns bereit. Kannst du es sehen, bist du so weit? Ich weiß, wie schwer es sein kann, einfach abzuhauen, den Kopf mal auszuschalten und auf seinen Bauch vertrauen. Doch wie lang wollen wir warten auf die eine richtige Zeit? Wenn ich eins gelernt hab, sie kommt niemals von allein. Denn wer dem Glück nur nachschaut, der läuft irgendwann dran vorbei. Ich will dich jetzt, ich will dich hier. Ich will nicht mehr warten und warten, nur warten. Ich will dich jetzt und ich will's mit dir. Ey, was soll denn schon passieren? Sag, bist du mit dabei? Gib mir ein Zeichen und ich weiß, alles steht für uns bereit. Kannst du es sehen, bist du so weit? Ich weiß, wie schwer es sein kann, einfach abzuhauen, den Kopf mal auszuschalten. Ey, was soll denn schon passieren? Ich will dich jetzt, ich will dich hier. Ich will nicht mehr warten.